Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 9. Nagel trank wieder, trank zwei große Gläser aus. Sie sind auf einmal so merkwürdig still, sagte Nagel. Es ist ganz lächerlich, aber wissen Sie, dass Sie in diesem Augenblick aussehen, als fühlten Sie sich von etwas betroffen, von einem Wort, einer Andeutung betroffen? Ja, wirklich sonderbar, von etwas betroffen. Haben Sie sich jemals vorgestellt, wie es einem heimlichen Fälscher zumut sein müsste, wenn eines Tages ein Beamter des Erkennungsdienstes die Hand auf seine Achsel legte und ihm in die Augen sähe, ohne etwas zu sagen? Aber was soll ich denn mit Ihnen anfangen? Sie werden immer trauriger und verschlossener. Ich bin nervös heute und rede Sie tot, aber ich muss sprechen, wenn ich betrunken bin. Das ist so meine Gewohnheit. Und Sie dürfen auch noch nicht fortgehen, denn dann wäre ich gezwungen, noch eine Stunde mit Sarah, mit dem Mädchen zu sprechen, und das könnte vielleicht unpassend sein, nicht davon zu reden, dass es langweilig wäre. Wollen Sie mir erlauben, Ihnen eine kleine Begebenheit zu erzählen? Meine Erzählung ist ohne Bedeutung, aber sie könnte Sie vielleicht ein wenig unterhalten und Ihnen meine Gabe, mich auf Menschen zu verstehen, beweisen. Die Sache verhält sich nämlich so. Wenn es jemand gibt, der diese Gabe nicht besitzt, dann bin ich es, falls diese Erklärung Sie vielleicht aufmuntern kann. Ich kam einmal nach London. Es ist übrigens 3 Jahre her, nicht länger. Dort machte ich die Bekanntschaft einer entzückenden jungen Dame, der Tochter eines Mannes, mit dem ich eine kleine geschäftliche Angelegenheit zu erledigen hatte. Ich lernte die Dame ziemlich genau kennen. Wir waren 3 Wochen lang täglich zusammen und wurden gute Freunde. Eines Nachmittags will sie mir London zeigen. Wir ziehen los, schauen Museen, Kunstsammlungen, Prachtgebäude und Parks an, und es wurde Abend, bevor wir uns auf den Heimweg begaben. Inzwischen machte ein Bedürfnis der Natur sich bei mir geltend. Ich kam offen gestanden in eine gewisse Verlegenheit, in die man wohl, nachdem man einen ganzen Nachmittag spazieren gegangen ist, kommen kann. Was sollte ich tun? Mich wegschleichen konnte ich nicht. Und um die Erlaubnis bitten, einen Augenblick abseits gehen zu dürfen, wollte ich nicht. Kurz und gut, ich gebe nach, wo ich gehe und stehe, gebe einfach nach, lasse der Geschichte ihren Lauf und werde natürlich bis in die Schuhe hinein tropfnass. Glücklicherweise hatte ich einen ganz langen Mantel an und ich hoffte damit, meinen Zustand verbergen zu können. Nun wollte der Zufall, dass wir in einer hell erleuchteten Straße an einer Konditorei vorbeikamen. Und hier, bei dieser Konditorei, bleibt meine Dame stehen und bittet mich, ihr eine Kleinigkeit zu besorgen. Na, das war ja ein ganz begreifliches Verlangen. Wir waren einen halben Tag umhergewandert und ganz erschöpft. Ich aber musste mich trotzdem weigern. Da sieht sie mich an und findet es gewiss hässlich von mir, dass ich mich weigere. Sie bittet mich, den Grund zu nennen. Tja, sage ich da, der Grund ist der und der, ich habe kein Geld bei mir. Ich besitze keinen Penny, nicht einen Penny. Nun, das war ein gültiger Grund, das konnte man nicht leugnen. Und die Dame hatte tatsächlich auch kein Geld bei sich. Und da stehen wir nun und sehen einander an und lachen über unsere Lage. Aber dann findet sie doch einen Rat. Sie wirft einen Blick über die Häuser und sagt, »Warten Sie, bleiben Sie einen Augenblick hier stehen. Ich habe eine Freundin in jenem Haus dort, im 1. Stock. Sie kann uns Geld geben.« Und damit eilt meine Dame fort. Sie bleibt mehrere Minuten lang aus. Und in dieser ganzen langen Zeit durchlebte ich die schlimmsten Qualen. Wie in aller Welt sollte ich mich benehmen, wenn sie jetzt mit dem Geld zurückkam. Ich konnte nicht in die Konditorei gehen, wo das Licht so fürchterlich hell war und wo sich so viele Menschen aufhielten. Ich würde sofort zur Tür hinausgeworfen werden. Ich müsste die Zähne zusammenbeißen und sie bitten, mir den persönlichen Gefallen zu tun und selbst hineinzugehen. Ich würde dann auf sie warten. Noch ein paar Minuten vergingen, dann kam meine Dame zurück. Sie war sehr vergnügt. Ja, geradezu fröhlich und sagte nur, Ihre Freundin sei nicht zu Hause gewesen, was ja auch schließlich gleichgültig sei. Sie könnte es gut noch einige Minuten aushalten, in einer Viertelstunde wären wir ja zu Hause und dann könnte sie sich an ihren eigenen Abendtisch setzen. Sie bat mich auch zu entschuldigen, dass sie mich hatte warten lassen. Und wer war froher als ich, obwohl ich doch eigentlich durchnässt weitergehen musste und übel dran war. Jetzt aber kommt das Beste von allem. Sie haben den Rest vielleicht schon geahnt. Erst heute, im Jahr 1891, ist es mir klar geworden, wie strohdumm ich mich eigentlich betragen hatte. Ich habe die ganze Sache noch einmal überdacht und in einer Bagatelle nach der anderen die größte Bedeutung gefunden. Meine Dame ging gar keine Treppe hinauf. Sie war durchaus nicht in irgendeinem ersten Stock. Sie öffnete vielmehr nur eine Durchgangstür zu einem Hinterhof und glitt hinein. Ich vermute, dass sie auch durch genau die gleiche Tür aus dem Hinterhof wieder herauskam, still und gleitend. Was beweist das? Freilich nichts. Doch war es nicht trotzdem eigentümlich, dass sie nicht in den ersten Stock hinauf, dagegen aber in den Hinterhof ging? Ja, ja, Sie verstehen das Ganze ausgezeichnet, das kann ich sehen. Aber mir wurde das nicht eher klar als im Jahre 1891, 3 Jahre später. Sie trauen mir doch wohl nicht zu, dass ich mir das Ganze schon im Voraus ausgedacht hatte und den Spaziergang so lange wie möglich ausdehnte, um meine Dame bis zum Äußersten zu bringen. Aber mir ist das, wie gesagt, erst in diesem Jahr klar geworden, 3 Jahre nachdem die Geschichte passierte. Wie finden Sie das? Nagel trank und fuhr fort. Nun sagen Sie vielleicht, ja, aber was hat diese Geschichte mit uns beiden und dem Junggesellenabend zu tun? Nein, bester Freund, gewiss, sie hat soweit nichts damit zu tun. Es fiel mir nur eben ein, sie zu erzählen, als eine Probe meiner Stupidität der menschlichen Seele gegenüber. Ach, die menschliche Seele. Keine Bagatelle ist für sie zu gering. Alles hat seine Bedeutung für sie. Ich verstehe mich, wie gesagt, nicht auf die Menschen. Aber es belustigt mich doch oft zu beobachten, welch unheimlichen Wert die Kleinigkeiten besitzen können. So war ich zum Beispiel einmal Zeuge, wie ein wildfremder armer Ingenieur, der absolut seinen Mund nicht auftat. Aber das ist eine andere Geschichte und gehört nicht hierher, es sei denn insofern, als dies alles mein Gehirn passiert und dort seine Spuren hinterlassen hat. Um aber im Gleichnis zu bleiben. Wer weiß, ob nicht gerade Ihre Schweigsamkeit heute Abend, ob nicht gerade Ihre Miene, dieser halb scheue und halb unschuldige Ausdruck Ihrer Augen, mich besonders reizt, so zu sprechen, wie ich es tue. Das ist ganz natürlich. Sie hören zu, was ich sage. Ich, ein betrunkener Kerl. Hier und da fühlen Sie sich auf die eine oder andere Art betroffen, um den bereits gebrauchten Ausdruck betroffen zu benutzen. Und ich fühle mich versucht, noch weiterzugehen und Ihnen wohl noch ein halbes Dutzend Worte ins Gesicht zu schleudern. Ich führe dies nur als Beispiel für den Wert der Kleinigkeiten an. Übersehen Sie die Kleinigkeiten nicht, lieber Freund. Die Kleinigkeiten haben einen gewaltigen Wert. Herein? Es war Sarah, die anklopfte und meldete, dass das Abendessen fertig sei. Minute erhob sich sofort. Nagel war jetzt sichtlich betrunken und redete nicht mehr vernünftig. Im Übrigen widersprach er sich beständig und faselte immer schlimmer. Seine nachdenklichen Augen und die an den Schläfen angeschwollenen Adern zeigten, dass er viele Gedanken in seinem Kopf bewegte. »Ja«, sagte er, »es wundert mich nicht, dass Sie die Gelegenheit zum Gehen ergreifen nach all dem Geschwätz, das Sie heute Abend haben aushalten müssen. Aber über Verschiedenes hätte ich gerne noch Ihre Meinung gehört.« So haben Sie mir zum Beispiel meine Frage, was Sie in Ihrem innersten Herzen von Fräulein Kieland halten, durchaus nicht beantwortet. Vor mir steht sie wie das seltenste und unerreichbarste Wesen, voller Köstlichkeit und rein und weiß wie Schnee. Wenn Sie von dem, was ich vorher gesagt habe, einen anderen Eindruck bekommen haben sollten, so ist das falsch. Nun will ich also das letzte Glas in Ihre Gegenwart leeren. Ihr Wohl! Doch jetzt fällt mir gerade noch etwas ein. Wenn Sie die Geduld hätten, sich noch 2 kurze Minuten lang mit mir zu beschäftigen, wäre ich Ihnen wirklich besonders verbunden. Die Sache ist die. Kommen Sie ein wenig näher her, denn in diesem Haus sind die Wände dünn. Ja, also, die Sache ist die. Ich bin rettungslos in Fräulein Kieland verliebt. Aber, wollen Sie sagen, wie kann ich denn in Sie verliebt sein, wenn ich Sie noch vor kurzem eine große Kokette nannte? Erstens kann man sehr gut eine Kokette lieben, dem steht nichts im Wege. Doch es kommt noch etwas anderes dazu. Wenn Sie die Menschen kennten, würden Sie nämlich begreifen, was ich jetzt sage. Es kann unmöglich meine Überzeugung sein, dass Fräulein Kieland eine Kokette ist. Das ist nicht mein Ernst. Sie ist im Gegenteil ein sehr natürlicher Mensch. Was halten Sie zum Beispiel von Ihrer offenen Art zu lachen, obwohl sie doch nicht einmal ganz weiße Zähne hat? Trotzdem kann ich die Ansicht verbreiten, dass Fräulein Kieland eine Kokette ist. Das stört mich nicht und ich tue das nicht, um ihr zu schaden oder mich zu rächen, sondern aus Eigenliebe. Denn sie ist unerreichbar für mich. Sie spottet aller meiner Anstrengungen, sie in mich verliebt zu machen, denn sie ist verlobt und bereits gebunden. Sie ist für mich verloren, ganz verloren. Sehen Sie, das ist eine neue, abschweifende Seite der menschlichen Seele. Ich könnte ihr auf der Straße entgegentreten und mit dem größten Ernst in Anwesenheit aller Leute zu ihr sagen, scheinbar nur um sie herabzusetzen, guten Tag, gnädiges Fräulein, ich gratuliere zum reinen Hemd. Ja, haben Sie schon so etwas Verrücktes gehört, aber das könnte ich sagen. Was ich dann täte, das überspringe ich. Ebenso könnte ich eines Sonntags in die Kirche gehen und während ihr Vater, Pastor Kieland, Gottes Worte spricht, durch das ganze Kirchenschiff spazieren, vor Fräulein Kieland stehen bleiben und laut sagen, würden Sie mir erlauben, Sie ein wenig an der Puffe anzufassen? Ja, wie finden Sie das? Mit der Puffe würde ich nichts Besonderes meinen. Es sollte nur ein Wort sein, über das Sie erröten müsste. Aber vergönnen Sie mir, Sie ein wenig bei der Puffe anzufassen, würde ich sagen. Und hinterher würde ich mich ihr vor die Füße werfen und sie flehend bitten, mich anzuspucken. Jetzt habe ich sie gründlich erschreckt. Ich gebe ihr zu, dass ich vermessene Reden führe, umso mehr, als ich zu einem Pfarrerssohn von einer Pfarrerstochter spreche. Verzeihen Sie mir, mein Freund, das geschieht nicht aus Bosheit, sondern weil ich betrunken bin wie ein Alk. Hören Sie zu, ich kannte einmal einen jungen Mann, der einen Kandelaber stahl, ihn an einen Alteisenhändler verkauft und das Geld in Saus und Braus verzichte. Das ist bei Gott wahr. Es war sogar ein Bekannter von mir, ein Verwandter des verstorbenen Pfarrers Harem. Aber was hat es mit mir und Fräulein Kieland zu tun? Tja, da haben Sie wieder recht. Sie sagten nichts, aber ich konnte sehen, dass Ihr Mund im Begriff war, es zu sagen, und das ist eine ganz richtige Bemerkung von Ihnen. Was aber Fräulein Kieland betrifft, so ist sie für mich vollständig verloren und ich beklage deshalb nicht Sie, sondern mich selbst. Sie, der Sie hier so total nüchtern dastehen und den Menschen durchschauen, würden es auch verstehen, wenn ich einfach eines Tages in der Stadt das Gerücht ausstreute, dass Fräulein Kieland auf meinen Knien gesessen hätte, dass ich sie 3 Nächte hintereinander an einem Ort im Wald getroffen und dass sie dann Geschenke von mir angenommen hätte, nicht wahr? Sie würden das verstehen. Ja, denn Sie verstehen sich verteufelt gut auf die Menschen, mein Freund. Ganz gewiss, nur keine Ausreden. Ist es Ihnen noch niemals vorgekommen, dass Sie eines Tages auf der Straße gingen, in Ihre eigenen unschuldigen Gedanken vertieft, ohne jede Ahnung, bis alle Menschen Sie anstarrten, Sie von oben bis unten musterten? Beschämt bürsten Sie sich vorn und hinten ab. Wie ein Dieb sehen Sie an Ihrem Anzug hinunter und untersuchen, ob Sie etwa mit aufgeknöpften Kleidern einhergehen. Und Sie sind so voll banger Vermutungen, dass Sie sogar den Hut abnehmen und nachsehen, ob möglicherweise noch der Preiszettel dran sitzt, obwohl es ein alter Hut ist. Aber, bester Freund, wenn dies schon eine Höllenpein ist, was soll man dann erst sagen, wenn man zu einem Verhör vorgeladen wird? Hey, jetzt gab's Ihnen wieder einen Ruck, war's nicht so? Mir schien ganz deutlich, als habe es Ihnen einen kleinen Ruck gegeben. Er goss den letzten Rest des Weines hinunter und fuhr fort. Ich muss Sie übrigens um Entschuldigung bitten, weil ich beständig das Gesprächsthema wechselt. Diese vielen und plötzlichen Sprünge in meinem Gedankengang kommen sicherlich zum Teil daher, dass ich so jämmerlich betrunken bin. Zum Teil aber ist es überhaupt ein Fehler von mir. Ich bin ein Denker, der das Denken nicht gelernt hat. »Ich muss aber jetzt wirklich gehen«, sagte Minute leise. Nagel erhob sich sofort. »Hören Sie, tausend Dank für heute Abend. Ich bin jetzt ganz merkwürdig betrunken. Wie sehe ich eigentlich aus? Legen Sie einmal einen Daumen unter die Lupe und sehen Sie ihn sich an. Hä? Ja, ich verstehe Ihre Mienen. Sie sind ein gottlos kluger Mann, Herr Gröger. Und es ist mir ein Fest, Ihre Augen zu beobachten. So unschuldig sind Sie. Zünden Sie sich bitte noch eine Zigarre an, bevor Sie gehen. Wann kommen Sie wieder? Sie müssen zu dem Junggesellenabend kommen. Es soll Ihnen kein Haar gekrümmt werden. Nein, es wird nur eine kleine, gemütliche Abendgesellschaft. Eine Zigarre, ein Glas Wein, ein Gespräch und 9x9 Hurras fürs Vaterland, um des Dr. Stenersen willen, nicht wahr? Das wird schön sein. Und die Hose, von der ich gesprochen habe, sollen Sie bekommen. Natürlich zu den bekannten Bedingungen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld heute Abend. Lassen Sie mich Ihre Hand drücken. Gute Nacht. Gute Nacht. So kam der 29. Juni. Es war ein Montag. An diesem Tag geschahen einige ungewöhnliche Dinge. Eine Fremde tauchte in der Stadt auf, eine verschleierte Dame, die nach einem zweistündigen Aufenthalt wieder verschwand, nachdem sie im Hotel einen Besuch gemacht hatte. Schon früh am Morgen hatte Johann Nagel vergnügt gesungen und gepfiffen. Während er sich ankleidete, summte er lustige Melodien vor sich hin, als sei er über irgendetwas höchst erfreut. Den ganzen vorhergehenden Tag war er schweigsam und still gewesen, eine Nachwirkung des schweren Rauschs, den er sich am Samstagabend in Minutes Gesellschaft geholt hatte. Mit langen Schritten war er im Zimmer auf und abgegangen und hatte eine Menge Wasser getrunken. Als er aber nun am Montagmorgen das Hotel verließ, summte er noch und sah äußerst zufrieden aus. In einem Anfall heller Freude sprach er sogar eine Frau an, die draußen auf der Treppe stand, und gab ihr einige Schillinge. »Können Sie mir sagen, wo ich eine Geige zu leihen bekommen könnte?«, fragte er. »Wissen Sie, ob es hier in der Stadt jemand gibt, der Geige spielt?« »Nein, das weiß ich nicht«, antwortete die Frau erstaunt. Trotzdem gab er ihr vor Freude einige Schillinge und ging eilig weg. Er hatte Dagny Kieland mit ihrem roten Sonnenschirm aus einem Laden kommen sehen und folgte ihr gleich nach. Sie war allein. Er grüßte tief und sprach sie an. Sie wurde sofort flammend rot, wie sie das zu tun pflegte, und hielt den Sonnenschirm ein wenig vor sich hin, um es zu verbergen. Zuerst sprach sie von ihrem letzten Spaziergang durch den Wald. Eigentlich sei sie doch ein wenig unvorsichtig gewesen. Ja, denn sie habe sich wirklich etwas erkältet, obwohl das Wetter so warm gewesen war. Sie sei noch nicht wieder ganz frisch. Dies sagte sie gerade heraus und aufrichtig, als vertraue sie sich einem alten Bekannten an. »Aber Sie dürfen es nicht bereuen, nicht wahr?«, sagte er. »Nein«, antwortete sie erstaunt. »Nein, ich bereue es nicht. Wie kommen Sie darauf? Es war eine hübsche Nacht, obwohl ich die ganze Zeit vor dem Mann mit dem Licht, von dem Sie erzählten, Angst hatte. Ich habe seitdem auch von ihm geträumt. Es war ein fürchterlicher Traum.« Dann sprachen sie eine Weile von dem Mann mit dem Licht. Nagel schwätzte heute gerne. Er gestand, dass auch er lächerliche Anfälle einer stummen Furcht vor irgendetwas habe. Oft könne er zum Beispiel nicht die Treppe hinaufgehen, ohne sich bei jedem Schritt umzuwenden und nachzusehen, ob nicht jemand hinter ihm gehe. Was konnte das sein? Ein mystisches Etwas, etwas Seltsames, das die arme, allwissende Wissenschaft in ihrer vierschrötigen Grobheit nicht zu fassen vermochte. Der Hauch einer unsichtbaren Macht, eine Einwirkung der blinden Kräfte des Lebens. »Wissen Sie«, sagte er, »dass ich gerade jetzt Lust hätte, von dieser Straße in eine andere abzubiegen? Weil diese Häuser hier, diese Steine zur Linken, die drei Birnbäume unten im Garten des Hadesvogtes, ja alles zusammen einen unangenehmen Eindruck auf mich ausüben. Wenn ich allein bin, gehe ich niemals durch diese Straße. Ich meide sie, selbst wenn es ein Umweg für mich ist. Was hat das zu bedeuten? Dagny lachte. Das weiß ich nicht. Aber Dr. Stenersen würde das gewiss Nervosität und Aberglauben nennen. Ganz richtig, so würde er es nennen. Aber was ist das doch für eine hochmütige Dummheit? Sie kommen eines Abends in eine fremde Stadt. Sagen wir in diese Stadt. Warum auch nicht? Am Tag darauf gehen Sie in den Straßen umher und sehen sich zum ersten Mal die Stadt an. Sie begegnen 100 Menschen und gehen an ihnen vorbei. Plötzlich aber, während Sie zum Quai hinunterkommen und vor einem kleinen, ärmlichen Haus, an dessen Fenster keine Vorhänge sind, auf dem Fensterbrett aber einige weiße Blumen blühen, stehen bleiben, kommt Ihnen ein Mann entgegen, von dem Sie sofort in irgendeiner Weise in Anspruch genommen werden. Sie sehen den Mann an, er sieht Sie an. Es ist nichts Ungewöhnliches an ihm, außer dass er ärmlich gekleidet ist und ein wenig vorgebeugt geht. Sie treffen das erste Mal in Ihrem Leben mit ihm zusammen. Und Sie haben den bizarren Einfall, dass dieser Mann Johannes heißt. Ausgerechnet Johannes. Warum meinen Sie, dass er gerade Johannes heißt? Das können Sie nicht erklären. Aber Sie sehen es an seinen Augen, merken es an seinen Armbewegungen, hören es an seinen Fußtritten. Und es kommt nicht etwa daher, dass Sie irgendeinmal einen anderen Mann getroffen haben, der diesem Letzteren glich und der Johannes hieß. Nein, daher kommt es nicht, denn Sie haben niemals jemand getroffen, an den dieser Mann Sie erinnert. Aber da stehen Sie nun mit Ihrem Erstaunen und Ihrem mystischen Gefühl und können sich nichts erklären. Haben Sie denn in der Stadt einen solchen Mann getroffen? Nein, nein, beeilt er sich zu beantworten. Ich stelle mir diese Stadt nur vor, dieses kleine Haus und diesen Mann. Ich nehme das Ganze nur an. Nicht wahr, es ist sonderbar. So geschehen auch noch andere seltsame Dinge. Sie kommen in eine fremde Stadt und gehen in ein fremdes Haus, sagen wir, in ein Hotel, in dem Sie noch nie vorher gewesen sind. Plötzlich haben Sie die merkwürdig bestimmte Empfindung, dass seinerzeit, vor vielen Jahren vielleicht, eine Apotheke in diesem fremden Haus gewesen sei. Wie verfallen Sie gerade darauf? Nichts erinnert daran, niemand hat es Ihnen gesagt, kein Geruch nach Medikamenten ist zu spüren und keine Merkmale von Regalen sind an den Wänden. Und trotzdem wissen Sie in Ihrem Innern, dass in diesem Haus vor vielen Jahren eine Apotheke gewesen ist. Sie irren sich nicht. Für einen Augenblick sind Sie von geheimnisvoller Mitwisserschaft erfüllt, die Ihnen verborgene Dinge offenbart. Vielleicht haben Sie etwas Ähnliches noch nie erlebt. Ich habe früher nie an so etwas gedacht. Doch da Sie jetzt davon sprechen, finde auch ich, dass es mir schon so ergangen ist. Auf jeden Fall habe ich oft Angst vor der Dunkelheit, bin furchtsam vor nichts. Aber das ist vielleicht etwas anderes. Gott mag wissen, was das alles ist. Es gibt so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, wunderbare, herrliche Dinge ohnegleichen und vollkommen unerklärliche Vorahnungen, stumme Schrecken, die Sie vor Bangigkeit erzittern lassen. Stellen Sie sich vor, Sie hörten in einer dunklen Nacht jemand gehen und an den Mauern entlang streifen. Sie sitzen hellwach an einem Tisch und rauchen eine Pfeife. Sie haben den Kopf voller Pläne und sind aufs Stärkste mit diesen Gedanken beschäftigt. Da hören Sie plötzlich ganz deutlich, wie sich draußen jemand an der Wand entlang schleicht, an der Holzverkleidung draußen oder sogar in Ihrem Zimmer dort beim Ofen, wo Sie einen Schatten an der Brandmauer sehen. Sie nehmen den Schirm von der Lampe, damit es heller wird, und gehen zum Ofen hin. Sie stellen sich vor den Schatten und erblicken einen Ihnen unbekannten Menschen, einen mittelgroßen Mann mit einem schwarz- und weißen Wollschal um den Hals und mit ganz blauen Lippen. Nun nehme ich an, Sie seien mehr neugierig als ängstlich. Sie rücken den Burschen auf den Leib, um ihn mit einem Blick wegzufegen. Aber er rührt sich nicht, obwohl Sie ihm so nahe sind, dass Sie sehen, wie er mit den Augen blinzelt oder überhaupt so lebendig ist wie Sie selbst. Sie werden ärgerlich und versetzen ihm einen ordentlichen Stoß. Aber der Stoß hat ihn nicht im Mindesten berührt. Er fällt nicht um, steckt beide Hände in die Taschen, tief in die Taschen, zieht die Schultern empor und nimmt eine Miene an, als wolle er sagen, was weiter? So wenig hat Ihr Stoß ihn angefochten. Was weiter, antworten sie da rasend und versetzen ihm noch einen Stoß in die Magengegend. Und nun erleben sie Folgendes. Nach diesem letzten Stoß beginnt der Mann sich aufzulösen. Sie stehen da und sehen mit ihren eigenen Augen, wie er nach und nach ausgelöscht wird, immer undeutlicher wird, bis schließlich nichts anderes mehr von ihm da ist als der Bauch, dann verschwindet auch der. Die ganze Zeit aber hat er die Fäuste in den Taschen gehabt und sie mit diesem trotzigen Ausdruck angesehen, der zu sagen schien, was weiter? Dagny lachte wieder. Nein, was Sie für seltsame Abenteuer erleben. Aber weiter, wie geht es dann weiter? Was wird schließlich daraus? Ja, wenn Sie sich nun wieder an den Tisch setzen und sich von Neuem mit Ihren Plänen beschäftigen wollen, entdecken Sie, dass Sie sich Ihre Knöchel an der Brandmauer zerschlagen haben. Und nun kommt der Arzt, ein ausgezeichneter Arzt, der die Wissenschaft mit zusammengekniffenem Mund und Überlegenheit repräsentiert. Das, sagt er, das ist nur Nervosität, gute, dicke Nervosität. Und dann verschreibt er auf einem Papierfetzen Eisen und Chinin und kuriert sie stehenden Fußes. Aber bedenken Sie nur, welche Vierschrötigkeit und welche Bauernlogik mit seinem Chinin in ein Gebiet einzudringen, in dem nicht einmal die feinen und weisen Geister sich die Dinge haben erklären können. Gleich werden Sie einen Knopf verlieren, sagte sie. Einen Knopf? Lächelnd deutete sie auf einen seiner Jackenknöpfe, der an einem Faden baumelte. Sollten Sie ihn nicht abtrennen? Sie werden ihn bald verlieren. Er gehorchte ihr, zog ein Messer aus der Tasche und schnitt den Knopf ab. Als er das Messer herausnahm, fiel einiges Kleingeld und eine Medaille an einem traurig misshandelten Band aus seiner Tasche. Hastig beugte er sich nieder und hob die Sachen auf, während sie dabei stand und zusah. Da sagte sie, »Ist das eine Medaille? Aber wie behandeln Sie sie denn? Sehen Sie nur das Band an. Was ist das für eine Medaille?« »Eine Rettungsmedaille. Ja, Sie dürfen wirklich nicht glauben, sie befinde sich um meines Verdienstes willen in meiner Tasche. Das ist nur Humbug.« Sie sah ihn an. Sein Gesicht war vollkommen ruhig, seine Augen offen, als lüge er durchaus nicht. Sie hatte immer noch die Medaille in der Hand. »Wenn Sie diese Medaille nicht selbst verdient haben«, sagte sie, »wie können Sie dann so ein Ding besitzen, es bei sich tragen?« »Ich habe sie gekauft«, rief er und lachte. »Sie ist doch mein, mein Eigentum, ich besitze sie, so wie ich mein Taschenmesser besitze, meinen Jackenknopf. Warum sollte ich sie denn wegwerfen?« »Nein, dass Sie eine Medaille kaufen mögen«, sagte sie. »Ja, es ist Humbug, ich leugne es nicht. Aber was tut man nicht so manches Mal? Ich habe sie bei einer bestimmten Gelegenheit den ganzen Tag an der Brust getragen und damit geprahlt, habe einen Trinkspruch entgegengenommen. Der eine Humbug ist wohl ebenso gut wie der andere.« »Der Name ist herausgekratzt«, sagte sie wieder. Jetzt wechselte er plötzlich den Ausdruck und streckte die Hand nach der Medaille aus. »Der Name ist herausgekratzt? Das ist nicht möglich. Lassen Sie mich sehen. Sie hat nur in meiner Tasche Schaden gelitten. Sie lag zwischen dem Kleingeld, das ist das Ganze.«